This is the day after the Jesus March. Das ist der Tag nach dem Jesusmarsch. I have experienced the glory of God. Ich habe die Herrlichkeit Gottes erlebt. Yesterday was the most glorious day of my life. Gestern war der herrlichste Tag in meinem ganzen Leben. It was just. I can go to be with the Lord now. I have seen His glory. Ich kann jetzt zum Herrn gehen. Also es ist einfach wunderbar. I really have. I mean, I'm telling you, I have. Ich kann es einfach sagen. And it was such an awesome day. Es war einfach ein so the weather super was Tag. Perfect. Come on, it was raining in Wiener Neustadt. In Wiener Neustadt it was raining. Geregnet. In Mördling, it was Mördling pouring rain. 15 minutes from here. Pouring rain, people were saying. People coming with their cars in the rain. Die Leute and sind it was im Regen. Perfect here. And in Wien war es perfekt. And then today also, it was und supposed to auch. Rain. Es hätte regnen sollen. But God said, no, my glory will flow into the next day. Nein, es wird heute nicht regnen. Meine Herrlichkeit, sagt Gott, wird auch in den nächsten Tag hineinfließen. Over the last 4 months, I've experienced about 700 miracles. Die letzten 4 Monate habe ich etwa 700 Wunder erlebt. Just people coming at the right moment. Leute kamen zu rechten Moment. God speaking from behind, like it says in Isaiah. Gott spricht von hinten, hinter ihnen im Rücken. A voice from behind me will say, walk this way. Eine Stimme hinter dir wird sprechen, gehe diesen Weg. I was at home yesterday before I left for the march. Ich war zu Hause gestern Abend, wo ich dann room. Zum Marsch gefahren bin. Ich war in meinem Zimmer. And in my room there's a lot of junk, all kinds of stuff. Und da sind eine ganze Menge Sachen dort. I just saw a little clip, you know, these clips you can clip something with, these und ich, power clips. Habe da so eine Klemme gesehen, mit der man etwas festmachen kann. And I just threw it in my pocket. I just grabbed it and threw it in my pocket. Hab's genommen, hab's in meine Tasche reingesteckt. I get to the march. Komm zum Marsch. I'm with Alamunde. Bin beim Alemande. He says, oh my gosh, I gotta leave. I gotta go to the store. Ah, Mann, ich muss irgendwo was kaufen gehen. I said, why? He says, warum? I need one of those clips. Ich brauche da so eine Klemme. Does he mean like this? Vielleicht so eine. He says, yes. Ja, genau, so eine. Georgie comes over and says, I need earplugs. Der Georgie kommt drüber und sagt, ich brauche irgendwie Ohrstöpsel. I said, like these? Vielleicht solche? Like a voice from behind me said, bring all the earplugs you can. Eine Stimme hinter mir hat gesagt, bring all die Ohrenstöpsel, die du mitbringen kannst. Five pairs. Fünf Paare gab's davon. And I washed them all before I brought them. Und alle waren sie weg. They were perfectly clean. Ich habe sie and vorher gewaschen. And people showing up on Thursday, five people came. Am Donnerstag kamen 5 Leute. We'd like to help you. Wir würden dir gerne helfen. I said, with what? Wobei? They worked 12 hours. 12 hours. Sie haben 12 Stunden geholfen. Because it was so much work, I couldn't see. But God sent them because God knew. Es gab so viel Arbeit und Gott hat sie gesandt. Und wer konnte es wissen als Gott? Friday the same thing. People came in the morning, so they want to help. Und am Freitag kamen genauso Leute. Ich möchte helfen. With what? Wobei? God knows. Gott weiß. They worked all day. Friday was the most intense day of the 4 months. Der Freitag war der intensivste Tag vom ganzen Monat. Except for yesterday. Außer gestern. Yesterday I worked from 9 in the morning. Gestern habe ich von 9 in der Früh gearbeitet. Till 5:30 in the morning. Bis 5:30 wieder früh. No stopping. Ohne zu ruhen. I put a video together I want to show you. Ich habe ein Video zusammengestellt, das möchte ich euch zeigen. Because I was so happy at night. I just thought. Ich war einfach so glücklich. Ich war I said, so we have to strike glücklich. We have to strike when the iron is hot. Man muss einfach das Eisen schmieden, wenn es heiß ist. We have to get a video out immediately. Und so habe ich mir gedacht, das Video muss einfach direkt raus. And so I sent this video out to churches at 5:30 in the morning. Ich habe die Videos einfach rausgeschickt um 5:30, 5:30 in der Früh. And I woke up 8:30 like 8:30 bong bin ich aufgewacht. Let's go. Okay, auf geht's zum Gottesdienst. And so yeah, it was absolutely awesome. Let's have a testimony. So, hallo. Hi. Wahnsinn, was für ein Tag gestern. Ja. What a day it was. Mir hat besonders was berührt an der Tag. Something really touched me on this day. Von der ersten Stunde meines Bekehrung. From the first hour of my conversion. Ich bin konfrontiert worden mit dieser Problematik von den verschiedenen Konfessionen und so weiter. I was confronted with this problem of the different denominations. Und damals in der Feuer der Bekehrung und in der erste Liebe für Jesus. Ja, and at that time, with my first love for Jesus and that I was so on fire. Ich könnte das nicht verstehen, was ist das Ganze. I couldn't understand that. Und das ist noch heute so. And it's the same today. Ich finde fantastisch, was Einheit unter Christen generieren kann. Was für einen Impact. I think it's amazing what oneness and unity among Christians has for an impact. Also 12.000 Leute. Ich war unterwegs zum Fotografieren. 12.000 people marched. I was going around and taking photographs. In diesem Punkt bin ich gestanden 20 Minuten und habe ich die ganze Marsch geschaut. Also es war etwas here, mehr als 20 Minuten damit vorbeigeht. I stood here and watched the march go by and it took 20 minutes. Und die Einheit hat möglich gemacht, ja, dass wir Zugang gehabt auf die Medien. And the unity made it possible that we had access to the media. Bei der Urania, ich war ganz vorne, habe ich mich an die Polizisten annähern können durch den Presseausweis. Ja. And at Urania, I was able to speak to a policeman because I have a press card. Und ich habe gefragt, gibt es eine erste Schätzung? Er hat gesagt, na, wir geben jetzt noch nichts was raus. Wir wollen seriöse Zahlen geben. And I asked, is there an estimate yet? And they said, no, we don't know. We're not going to say anything yet. Und ich habe mitgehört, wie die funken. And ja? I was listening how they were radioing each other. Und verlangen die komplette Sperre von der Ring. And how they asked for the complete shutdown of the ring. Weil es war vorgesehen, dass die Straßenbahnen sollen noch fahren. Ja? Because they thought that the Straßenbahns could run. Wenn was so was passiert, ja. When something like this happens, sofort kommt die Nachrichten an die Presseagenturen. The news comes right away to the press agencies. Das macht selber die Polizei und die Wiener Linien. The police do it and also Wiener 15:30 Transportation. Erste Meldung von der Cut Press. The first report from the Cut Press. 16:13 zweite Meldung von der APA, die Austrian Press Agency. And then the second one at 4:15 from APA. Diese zwei Agenturen sind absolut vertraulich. Das bedeutet, wenn die melden was, these two agencies are totally trustworthy. So when they report something, man geht davon, dass so ist. You can know that it's true. Und die haben so eine Meldung gegeben, 12.000 Leute laut Polizei. They said 12,000 marchers, according to the police. Und dann es gibt etwas in einer Pressemeldung. And then in a press release. Steht normalerweise die wichtige Teile, die wichtigen Punkte, damit die Journalisten können auf diese Punkte die Geschichte vorbereiten. Normally they only emphasize the most important points. Stehen unter Anführungszeichen. And in quotes. Das war der Name Marsch für Jesus. Was the name March for Jesus? Der zweite unter Anführungszeichen. The second under quotation marks was Fest für Jesus. Party for Jesus. Und der dritte, und da habe ich wirklich noch einmal eine große Freude gehabt. And the third one that was reported in quotes. Das war farbenfrohe Marsch. And that was a colorful and happy march. Und das war die Vision von unserem Pastor. And that was the vision of our pastor. Also, ich denke, wenn wir hätten noch eine Bestätigung gebraucht, ja. And I think that if we needed another confirmation, dass unser Pastor ein Mann, die Gott Visionen schenkt. That our pastor, ja, is a man that God gives visions to. Das war die beste Bestätigung. And that was the greatest confirmation. Thank you. Two years ago, we met together to start to organize the march. Vor etwa zwei Jahren haben wir uns getroffen, um zu beginnen, den Marsch zu organisieren. Maybe 18 months ago. Das war vielleicht vor 18 Monaten. And I was at like the third meeting, and das war also beim dritten Treffen. And we were deciding whether we're going to do this or not. Und wir mussten entscheiden, ob wir das jetzt machen oder and nicht. One of my pastor friends in the city didn't want to become a part of it. Einer meiner Freunde, der Pastoren in der Stadt, so er sagte, ich möchte eigentlich nicht so dabei sein. We had dinner with him, my wife and I, and him and his wife. Und wir haben uns zusammengesetzt zum Abendessen mit seiner Frau said, auch. Come on, like just get in on the march, you know, it'll be cool. Komm, mach einfach mit, mach mit beim Marsch. And he said no. He says I was at the last one and my teenagers were embarrassed. Ich war beim letzten Marsch dabei und meine Jugendlichen, die waren einfach ziemlich das war ihnen ziemlich peinlich eigentlich. And they said never again. Sie sagten nur, na, also das nicht nochmal. We will not come. you know. Und sie sagten so, nein, wir werden nicht nochmal kommen. And I thought, oh my gosh, what am I gonna? Okay, was nun? What are my teenagers gonna think? We got to do something, you know. Was werden unsere Jugendlichen denken? So, wir müssen was machen. So I said to the group, you know, which were a great bunch of people. Und ich sagte dieser Gruppe, und das sind einfach ganz großartige Leute. Either we step this up, or I'm gonna pull out. Vielleicht müssen wir das irgendwie auf eine höhere Ebene bringen, oder ich bin einfach nicht dabei. Which they very much wanted to. Und das war ja auch das, was sie wollten. And so we began to discuss, what if no one comes? Und so fingen wir irgendwie an zu diskutieren, na, was ist, wenn niemand kommt? And then Pastor Walter Bursch from Halbgasse said, dann sagte der Pastor Walter Bösch von der Halbgasse, I will walk with two people. Ich werde auch gehen, wenn es nur zwei sind. I don't care who comes. Das spielt für mich keine Rolle, wer da and kommt. I thought to myself, und ich habe mir gedacht, I'll walk with 300. Ich gehe mit 300. And I'll prepare 300 banners. Und ich werde 300 Banner vorbereiten. And then I started drawing on a piece of paper. Und ich habe dann angefangen, auf so einem kleinen Stück Papier eine Skizze zu machen. I made the ring and the Rathouse and I ich habe so den Ring skizziert, das Rathaus und so ein paar Leute. I drew banners und habe dann Banner gemalt. I said, look at this. Schau mal da. That's 300 people. It looks like 3,000. Das sind 300 Leute, die schauen aus wie 3,000. I said, I'll make the banners. Ich mache die Banner dafür. Let's go. I say, let's go for it. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das machen. So we all voted and we said, let's do it. Wir haben dann uns entschieden und wir haben alle einstimmig gesagt, wir machen es. We were hoping that the minimal would be 3,000. Und wir hätten gedacht, so ein Minimum, dass vielleicht 3,000 sind. And we were hoping for realistically 5,000. Und wir haben dann so realistisch geschätzt und gehofft, dass es vielleicht 5,000 sind. Miraculously 8,000. Oder vielleicht wunderbarerweise 8,000. I knew in my heart that we could have 12,000. Und ich wusste in meinem Herzen, wir können da 12,000 Leute haben. And what I saw out there is what I saw in my heart. Und was ich dann da gesehen habe, war genau das, was ich in meinem Herzen gesehen habe. I met a girl that I knew from another church. Ich habe eine junge Frau getroffen, die kannte ich von einer anderen Gemeinde. And she came to me on the Graben after the march. Nach dem Marsch kam sie zu mir und es war so am Graben. And she said, I would not have come. Sie sagt nur, ich wäre nicht gekommen. I was not planning to come. Ich habe es auch nicht geplant. Until I saw your video. Bis ich da das Video gesehen habe. The one that Georgie put together. Das Video, was Georgie gemacht hat. She said, when I saw that, I made a decision I was coming. Als ich das gesehen habe, habe ich eine Entscheidung getroffen, ich werde kommen. And she said, I sent that video to every possible person I could think of. Ich habe dieses Video ausgesandt zu jeder Person, die ich nur kannte, die nur irgendwie möglich and war. And invited them to the march. So habe ich sie eingeladen, dass sie kommen mögen said, zum Marsch. Everybody, I could allen find Leuten, addresses. Allen Leuten, was auch immer für Adressen ich gefunden habe. God did it. Gott hat das gemacht. God did miracle after miracle. Gott hat Wunder nach Wunder getan. It was a perfect day. Es war ein vollkommener Tag. There was unbelievable unity. Es war eine unglaubliche Einheit. Only one stick broke, banner stick. Nur einer dieser Stäbe ist zerbrochen. Which was one of my fears. Das war eines meiner Ängste. I had a lot of anxiety in the last 2 weeks. Eine ganze Reihe von Ängsten, die ich hatte für den letzten Tag. I would wake up in the morning thinking, oh my gosh, what if this happens? Ich bin immer aufgewacht, so am Morgen, und gesagt, oh Gott, was ist, wenn das passiert? And then we would think of a solution. Dann haben wir uns eine Lösung ausgedacht. And I wake up again, think, what if that happens? Und dann wachte ich wieder auf, und was ist, wenn das passiert? And we would just work on solutions and solutions. Und dann haben wir eine Lösung nach der anderen dafür erarbeitet. And God was helping us. Und Gott hat uns geholfen. Now we are anticipating 20,000 in 2016. Nun erwarten wir 20,000 in 2016. And I already have ideas full for different kind of banners and new banners. Und ich habe die ganzen, ich bin voll von Ideen für neue Banner. Streamlined banners and all, yeah, I have a lot of ideas. Ich habe eine ganze Menge Ideen da. And I think that Jesus put his stamp on this city. Ich glaube, dass Jesus einfach seinen Stempel der Stadt aufgedrückt he hat. Loves this city. Er liebt diese Stadt. Something about Vienna and there's something about Austria. Da gibt es etwas an Wien und da gibt es auch etwas an Österreich. There's been talk among the prophetic ministers. Da gibt es so Dinge, die da gesprochen werden bei den Leuten, die den prophetischen I've Dienst heard haben. It in the last few years. Ich habe es immer wieder gehört so in den letzten wants Jahren. To use Austria. Gott möchte Österreich verwenden, to impact the world. Um die ganze Welt damit zu beeinflussen. There's something about Austria. Da ist etwas an Österreich. There's something Austria has in common with the Apostle Paul. Da gibt es etwas, was Österreich gemeinsam hat mit dem Apostel Paulus. Maybe like no other country in the world. Vielleicht wie kein anderes Land in der ganzen Welt. Or maybe no other country in history. Und vielleicht auch kein anderes Land in der Geschichte. The Apostle Paul was a persecutor of God's people. Der Apostel Paulus als Saulus war ein Verfolger von Gottes Volk. And Paul said, God chose me. Und Paulus sagte, Gott hat mich erwählt. By his mercy. Durch seine Barmherzigkeit. To be an example. Um ein Beispiel zu sein. That if he could use me. Denn wenn er mich verwenden könnte. He could use anybody. Dann kann er jeden verwenden. If he could save me. Wenn er mich retten kann. He could save anybody. Dann kann er jeden retten. Because he had a history. Denn er hatte seine eigene Lebensgeschichte. That he was not proud of. Von der er nicht stolz war. He was a chief persecutor of God's people. Er war der Hauptverfolger von Gottes Volk. Austria has the same history. Und Österreich hat die gleiche Geschichte. I'm telling you, I can sense it in my spirit. Ich sage es euch, ich kann das einfach wahrnehmen, spüren in meinem Geist. Same way I could see this, the same way I could see this parade in my mind. Und genauso wie ich da diese Parade praktisch in meinem Gedanken, in meinem Sinn sehen kann, in meinem Geist. God can use Austria. Gott kann Österreich verwenden, this little country, dieses kleine Land, to impact this world. Die ganze Welt damit zu beeinflussen. I'm telling you. This is the principle I want you to see tonight. Hier kommt das Prinzip, was ich euch mitteilen möchte, was ihr sehen sollt heute Abend. The power die Macht. Of understanding the importance of being number two. Die Macht oder die Wichtigkeit, die darin besteht, auch Nummer zwei sein zu können. And serving in secondary ministries. Dass man dient einfach in scheinbar zweitrangigen Diensten. I was on the organizing team. Ich war auf diesem Organisationsteam. But I was not leading this. Aber ich habe es nicht angeführt. Actually, Beate was even higher than she was over me. She was my boss. Selbst Beate war in einer Weise praktisch meine Chefin. It's great. She's a great organizer. Sie ist eine wunderbare Organisatorin. And she was the one who went to see the police, not me. Also war die die Person, die dann auch zur Polizei gegangen ist, nicht ich. And I just had one responsibility. Ich hatte nur eine Verantwortung. A secondary role. Eine scheinbar zweitrangige Rolle. Prepare the banners. Bereite die Banner vor. I'm telling you, we underestimate how important it is to do a secondary role with everything you've got. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr wir das unterschätzen, wie wichtig es ist, auch einfach die zweite Violine zu spielen, und zwar von ganzem Herzen mit allem, was wir haben. To play the second violin and with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Einfach von ganzem Herzen auch die zweite Violine zu spielen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. I could see it in my mind. Ich kann es einfach sehen in meinem Geist. I could see that whole ring just flooded with banners. Ich habe das einfach sehen können, den ganzen Ring, der einfach geflutet ist mit diesen Bannern. And so we worked for 4 months without, without stop. A 10-hour day was the shortest day. 10-Stunden-Tage waren die kürzesten Tage. My wife said, "When are you coming home?" Wann kommst du nach Hause? Fragt meine Frau. I said, "I'm coming home early tonight." Na, früh komme ich. I'll be home at 9:30. So vielleicht 9:30. That was an early night. Das war ein früher Abend. Do you know why? Wisst ihr warum? Because there was one shot. We had a shot. Da war nur eine Möglichkeit, den Schuss abzugeben. To gain the confidence of the churches. Dass wir da die Zuversicht der ganzen Gemeinden erhalten. For the next march. Für den nächsten Marsch. One shot. Da einen Schuss können wir abgeben. To prepare. Und den sollten wir vorbereiten. And it was so much work. Und so haben wir so viel Arbeit auch daran. 3 weeks ago, I said to Beate, "We're not going to make it." I cannot vor drei Wochen sagte zu Beate, ich glaube, wir schaffen es einfach nicht. Es ist so viel Arbeit. And God began to move. Und Gott hat sich in Bewegung gesetzt. And you began to show up and you began to help. Und ihr seid da einfach eingesprungen, ihr habt geholfen. And it was miracle after miracle after und da haben miracle. Wir Wunder über Wunder und über Wunder Jesus erlebt. Wanted this to happen. Jesus wollte, dass dies geschieht. Because he has a stamp on this country. Denn er hat seinen Stempel diesem Land aufgerückt. I want to read you something from 1 Samuel. Ich möchte etwas lesen aus dem 1. Samuel. I'll tell you the story first. Ich werde euch kurz die Geschichte erzählen. Jonathan is the son of King Saul. Jonathan ist der Sohn von König Saul. He's a second man. Er ist damit einfach an der zweite in der Thronfolge. David kills Goliath. David, der tötet den Goliath. And God has anointed David to be king in his place. Und Gott hat David praktisch gesalbt, auf dass er König sein wird an seiner Stelle. But Jonathan, it's Jonathan's right to the throne. Somit hat Jonathan eigentlich normalerweise das Recht auf den Thron. Because the king is his dad. Weil der König ist ja sein Vater. But God is removing King Saul. Aber Gott entfernt den König Saul. And the whole line. Und damit auch die ganze Dynastie. And replacing it with a new line, David's line. Er setzt es praktisch durch eine neue Linie, durch die Linie Davids. David kills Goliath. David tötet Goliath. And Jonathan recognizes the Holy Spirit on David. Und Jonathan erkennt den Heiligen Geist auf David. They become friends. Sie werden Freunde. Jonathan gives him his armor. Und Jonathan gibt ihm seine Waffenrüstung. Says, David, you're going to be king. David, hiermit wirst du König werden. What humility. Was für eine Demut. You're going to be king and I will be next to you. Du wirst König sein und ich werde neben dir sein. Jonathan is a picture of Jesus. Jonathan ist ein Bild von Jesus. There's no flaw in the Bible about Jonathan. In der Bibel findet man keinen Makel, keinen Tadel über Jonathan. Only humility. Man sieht ihn nur in totaler Demut. Jonathan was a fantastic second man. Jonathan war einfach ganz fantastisch als der Mann in der zweiten Reihe. But the greatest second man who ever lived. War wohl der größte Mann, der je in der zweiten Reihe gelebt hat. Was Jesus. Und der größte Mann, der je in der zweiten Jesus Reihe gelebt hat, war Jesus. Will always be God's son. Jesus wird immer Gottes Sohn sein, ihm untergeordnet. He will never be the first in the Trinity. Er wird nie der Erste sein in der Trinität. He will always be God's son. Er wird immer der zweite Gottes Sohn sein. He will always be at the right hand of the Father. Er wird immer zu Rechten des Vaters sein. They will never switch. Sie werden nicht tauschen. The Father will always be on the throne, Jesus at his right hand. Der Vater wird immer auf dem Thron sein und Jesus zu seiner Rechten. And you know what? He likes it there. Und wisst ihr was? Er mag es dort. And because he is there with all his heart, soul, mind and strength. Und weil er dort ist von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. The Father has elevated his name above every name. Hat der Vater seinen Namen über jeden Namen and erhoben. At the name of Jesus Christ. Auf dass im Namen Jesu Christi every knee will bow. Sich jedes Knie beugen möge. If we are if we as a church. Wenn wir als eine Gemeinde are willing to play second violin. Die Bereitschaft haben, die zweite Violine zu spielen. And serve with all our heart. Und damit zu dienen von ganzem Herzen. If all of us are willing to serve with all our heart in secondary roles. Wenn wir alle da die Bereitschaft haben, von ganzem Herzen zu dienen, vielleicht auch in zweitrangigen Rollen. I'm telling you what I can see in my heart. Dann sage ich euch, was ich da in meinem Herzen sehen kann. I can see an awakening coming to this country. Ich kann sehen, wie eine Erweckung in dieses Land hineinkommt. You know, when I was in the when I walked through this line twice, the march I went zweimal durch diesen Marsch einfach durchgezogen. I took the scooter, I went to the front. Ich habe da diesen Roller genommen und bin einfach ganz vorne gegangen. Threw it on my back. Hab's mir auf den Rücken genommen. I went through the march. Und dann bin ich einmal durch den Marsch. Came to the end. War am Ende. Jumped on the scooter. Rauf auf den Roller. Went to the front. Hin ganz nach vorne wieder. The scooter on my back. Den Roller auf Rücken gegeben. And waited at the opera. Und hab dann gewartet bei der Oper. For round two. Für die Runde zwei. It was awesome. Es war einfach so erstaunlich. As I came to the end, als ich dann am Ende ankam, I reached my wife. She was at the end. Da ich meine Frau getroffen, sie war am Ende. And it was near the Rathaus. Es war in der Nähe des Rathauses. And that song came on. Wake, wake me. Und da kam praktisch dieses Lied. Erwecke mich, erwecke mich. And I took her hand. We started walking. Ich habe ihre Hand gefasst und wir sind dann da. I just looked down the ring. Und habe einfach den Ring hinabgeschaut. And banners and banners and banners and banners all the way down in people. Und da waren sie, die ganzen Banner, die ganzen Banner, die ganzen Banner. Und überall die Leute, die Leute, Leute. That's exactly what I saw. Genau das, was ich gesehen hatte. I started to cry. Ich habe angefangen zu weinen. I thought, this is unbelievable. Das ist einfach unfassbar. It doesn't take much to have something like this come about. Es braucht gar nicht so viel, dass so etwas geschehen kann. That girl said, dieses Mädchen sagte, if you had not sent the video, wenn das Video nicht gesandt hättest, I would not have come. Dann wäre ich nicht gekommen. I would not have invited everybody I know. Dann hätte ich nicht alle Leute eingeladen, now, die ich kenne. That was just a video that we made some banners. Das war nur ein Video, dass wir da ein paar Banner gemacht How haben. How about if we send this video? Wie wäre es, wenn wir dieses Video aussenden? All, everybody in action. alle, wie es dann dazu geht. And we haven't even made the video of the program yet. Und wir haben noch nicht mal das Video von dem Programm gemacht. And all that went on, all the singers and the dancing and all that good stuff. Eine Sachen, die da dann passiert sind, die Sänger, die Tänzer. I'm telling you, we can have at least 20,000 at the next one. Und ich sage euch, wir können zumindest 20,000 beim nächsten Mal haben. And this one has made an incredible statement. Und das hat bereits eine unglaubliche Aussage da gemacht. I've been getting text messages like all day. Ja, den ganzen Tag habe ich SMS bekommen. Do you understand what this means? Do you understand the impact? Weißt du, was das bedeutet? Einfach diese Wirkung, this die das is hat. The most non-political thing that's happened in Austrian history. Das like ist something das like größte that. Ereignis, wenn es kein politisches Ereignis anbetrifft. It's like really, it's really powerful. Es ist wirklich mächtig. And it just takes someone who will step forward. Und es braucht einfach jemanden, der nach vorne schreitet. And play a major secondary role. Der einfach nach vorne tritt und einfach eine ganz wichtige, aber doch zweitrangige Rolle spielt. Now Jonathan, David, King's, the King's son. Jonathan, der Sohn des Königs. They're under the bondage of the Philistines. Sie befanden sich da unter der Herrschaft und Knechtschaft der Philister. Completely outnumbered. Die Philister waren in einer völligen Überzahl. The Philistines don't even allow them to make weapons. Die Philister haben nicht mal zugelassen, dass sie irgendwelche Waffen schmieden. Any kind of weapons they have are hidden. Die Waffen, die sie vielleicht hatten, sie so waren they nur have verborgen. Like this, they have the, like this, this army that's like, what do they call those guys? Revolutionists, you know, they're... So eine Armee im Untergrund vielleicht. Yeah. And so here's Jonathan with his armor bearer. Und da ist Jonathan und sein Waffenträger an seiner and they, Seite. And they look up on the cliff. Und da schauen sie hoch, da ist so ein Abhang. And there's a little garrison of Philistines. Und dort oben ist eine Garnison von Philistern, ein Stützpunkt. And Jonathan, under the inspiration of the Holy Spirit, of course. Und dann geschieht es, dass Jonathan unter der Eingebung des Heiligen Geistes says, what do you think? Was denkst du? Should we attack? Sollen wir angreifen? Should we attack? Sollten wir angreifen? Look what he says. Go to the schau mal, was er da sagt. 1 Samuel chapter 14. 1. Samuel Kapitel 14. Jonathan said to the young man who was carrying his armor. Und Jonathan sprach dem jungen Mann, der seine Waffen trug. Come and let us cross over to the garrison of these uncircumcised. Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Now look at the next word. Nächste Wort, schaut mal. Perhaps. Vielleicht. That is so important there, perhaps. Das ist so wichtig, dass da steht. Vielleicht, because perhaps, denn vielleicht, in our lifetime, wird es geschehen in unserem Leben, in unserer Lebenszeit, we will see an awakening in this country, dass wir eine Erweckung in diesem Land sehen, and we will see God use this country to impact the world, perhaps. Und dann sehen werden, wie Gott dieses Land verwendet, um die ganze Welt zu erreichen. Perhaps the world will work. Perhaps the Lord will work for us. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Why the word perhaps? Warum dieses Wort vielleicht? Because there's always a degree of uncertainty because of what's in my heart. Es gibt immer ein gewisses Maß an Unsicherheit wegen dem, was in meinem Herzen ist. The thing I feared the most in this whole process was what was in my own heart. Das, was ich am meisten einfach gefürchtet habe in dem ganzen Prozess, war, was in meinem eigenen Herzen da passiert. The thoughts that would go through my mind. Und die Gedanken, die durch meinen Kopf gingen. Lord, just keep me on the right path. Keep my heart where it should be. Herr, bitte halte mich auf dem rechten Weg. Lass mein Herz genau dort sein, wo es sein sollte, richtig ausgerichtet. God will resist the proud. Gott widersteht den Stolzen. And pride can come in so many different forms and so many different disguises. Und Stolz kann da so leicht hineinkommen und es kann sich so einfach verbergen und täuschen. Perhaps the Lord will work for us. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. For the Lord is not restrained to save by many or by few. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. In this march for every worker that we had. In diesem Marsch war das so, dass für jeden Mitarbeiter, den wir hatten, there could have been 100. Könnten noch 100 weitere gewesen there sein. Could have been 100 for everyone we had. Es hätten da 100 weitere sein können für jede Person, but there die da gearbeitet hat. There were a few. Aber es waren wenige. But God was not restrained. Aber Gott hat das nicht zurückgehalten. God will do it with a few or with many. Gott kann wirken mit wenigen oder mit vielen. But the sad thing is that for the many, und das Traurige ist, dass für die vielen, who sat back and watched, die da vielleicht ein bisschen sich zurückgehalten haben, nur zugeschaut haben, they kind of lost the sense of, hey, I was helping to make this happen. Die irgendwie dieses Gefühl verloren haben, oh, ich war dabei, dann ist geschehen. But God understands that. Aber Gott versteht das. Because we're all like that. Denn wir sind alle so. And God says, okay, I'll use a few to show you what I can do. Gott sagt, schau mal, ich werde ein paar verwenden dazu, um euch zu zeigen, was da möglich ist. And the next time, you'll all get it. Beim nächsten Mal werdet ihr es alle mitkriegen. Verse 7, and we'll close. His armor bearer said to him, und sein Waffenträger antwortete ihm, do all that is in your heart. Mach alles, was in deinem Herzen hast. Turn yourself. Geh nur hin. Here I am with you, according to your desire. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. The two of them were going to attack a garrison going uphill. Die beiden, die greifen einen Feindesstützpunkt an und das praktisch den Hügel rauf. And so they did. Und das haben sie gemacht. And they won the battle. Und sie haben die Schlacht gewonnen. And it says this, and even the armor bearer was killing Philistines. Und even the armor bearer. Waffenträger hat ein paar von den Philistern dann umgebracht. I mean, he was just carrying Jonathan's stuff, and Jonathan's like, whew, he was like Zorro, you know, coming up the hill. Er hat da praktisch die Waffen getragen für den Jonathan. And the armor bearer's like, auch noch seine. Yeah, another one to the right. Thank you. Rechten, ja, danke. To the left. Links auch einer. And here's Jonathan up there. He's Jonathan, fighting. And then the armor bearer is like, another one over there. Da ist noch einer. Thank you. Danke. He's like, wait a minute. Klein Moment. He jumps in there and he's like, I want a part of this, you know? Mit dabei sein. And the two of them side by side. Und so nebeneinander. It's like, I didn't know you know how to use a sword. Ich wusste gar nicht, dass du weißt, wie man ein Schwert verwendet. I didn't know either. Ich hab's auch nicht gewusst. Let's go. Aber, let's go. Auf geht's. The two of them defeat a garrison. Und die beiden, sie vernichten eine ganze Garnison. Because God can use a few. Denn Gott kann wenige verwenden. But God can use many. Und Gott kann viele verwenden. God wants to use many. He wants to use all of us. Und er möchte uns alle verwenden. But he wants our heart to be in the right place. Aber er möchte, dass unser Herz einfach am richtigen Fleck ist. I want to thank you all for being such a great part of our lives. Ich möchte euch einfach danken, dass ihr so ein großartiger Teil unseres Lebens seid. It's just so awesome. Es ist so einfach super und erstaunlich. It's so, the most amazing thing is when someone comes and they're available and you know that God told them that. Das Erstaunlichste ist immer, wenn jemand kommt und sie sind da bereit und du weißt, dass es Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. And I say to people, why did you come today? Warum seid ihr gekommen, bitte? I don't know. Ich weiß nicht. Did you hear a voice? Habt ihr eine Stimme gehört? Maybe. Vielleicht? I don't know. I just knew I had to come. Ich glaube, ich sollte einfach kommen. These are the miracles that God does. Und das sind die Wunder, die Gott tut. So we have another march coming in 2 years. In 2 Jahren gibt es einen weiteren That's March. Just around the corner. Direkt um die Ecke. Just around the corner. Direkt um die Ecke. I'm telling you. Ich sag es euch. We can see. I want to say this. Ich möchte Folgendes sagen. Let's strike while the iron's hot. Lass uns das Eisen oder das Eisen schmieden. The video that you just saw is online. Das Video, das online. I sent it to everybody in my list. Ich habe es allen gesendet, die ich in meiner Adressliste habe. If you don't have it, you can get it from Beatas Facebook. Und wenn ihr das nicht habt, könnt ihr es über das Facebook kommen von der Beate. I'm telling you. Ich sage euch. We could get a million hits on that thing. Wir können da 1 Million Klicks bekommen. Because I put must see, must ich see. Ich habe angegeben, muss man sehen, muss see. Man sehen, das muss man That video sehen. Has already gone to the two largest churches in Colombia. Dieses Video ist bereits bei den größten Gemeinden in Kolumbien. Who were praying for this march. Die für unseren Marsch gebetet haben. That video has already gone to the large churches in Mexico. Dieses Video ist auch bei den großen Gemeinden in Mexiko. It may not have been the most dynamic march, but it was surely one of the most colorful. Es war vielleicht nicht der dynamischste Marsch, aber es war sicherlich der farbenfrohste. And we may be getting a lot of prayer for this country that we would never imagine. Und wir werden so viel Gebet erhalten für dieses Land, das können wir uns gar nicht Come vorstellen. On. So. Thank you all. Ganz herzlichen Dank. Did I miss something? I think that's it, right? Maybe you're here tonight and you've never given your heart to the Lord. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Maybe tonight's your night. Vielleicht ist heute Abend dein Abend. Jesus is alive. Jesus lebt. The grave was empty. Das Grab, es war leer. He's at the right hand of God the Father. Er ist jetzt zu Rechten des Vaters. And the Holy Spirit is present. Und der Heilige Geist, der ist gegenwärtig. The Spirit of Jesus. Der Geist Jesu. Where two or three are gathered in his name, he says, I am there. wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt ist, da verspricht er, dass er da ist. He offers eternal life as a gift. Und er bietet uns ewiges Leben als ein Geschenk an. Through his sacrifice on the cross. Durch sein Opfer am Kreuz. And the pouring out of his blood. Und das Ausgießen seines Blutes. You can pray tonight and receive salvation. Du kannst heute Abend beten und Errettung empfangen. And the filling of the Holy Spirit. Und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Pray with me tonight. Bete mit mir. But speak it with your mouth. Aber sprich es mit deinem Mund. Simple prayer. Ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus. Can you say Jesus? Jesus. Kannst du sagen Jesus? Come into my life. Komm in mein Leben. Can you say that? Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me and cleanse me. Bitte vergib mir und reinige mich. Fill me with your spirit. Fülle mich mit deinem Geist. Jesus, thank you for dying for me. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Thank you, Lord. I'd like to pray for some of you here who have had things put in your heart by God. Ich möchte für die beten, die hier sind, denen Gott etwas ins Herz gelegt hat. And think of God being the armor bearer. Denk einmal, dass Gott der Waffenträger ist. And he says, all that is in your heart, I am with you. Und er sagt, alles was du im Herzen hast, ich bin bei dir. Because I put it there. Ich hab's dir ins Herz gelegt. And maybe you got it some years ago. Und vielleicht hast du es vor vielen Jahren bekommen. And you still haven't seen the fulfillment of it. Und du hast noch immer nicht gesehen, dass es sich erfüllt. But God wants to tell you, be encouraged and don't give up. Gott möchte dir sagen, sei ermutigt, bitte gib nicht auf. Whenever God gives a vision, wann auch immer Gott eine Vision gibt, then he takes us into the valley. Dann bringt er uns auch in das Tal hinein. This valley where we learn to become dependent on him. Und das ist einfach dieses Tal, wo wir einfach hineingeführt werden in die Abhängigkeit von ihm. And where he purifies us. Wo er uns läutert. From self-ambition, self glorification, all the self that self wants. Ambitionen von diesen ganzen egoistischen Dingen, wo immer ich dabei ist. And he wants to bring us to a place of dependence on him. Und er möchte uns dahin bringen, dass wir uns völlig in seine Abhängigkeit begeben. So that when we come to the fulfillment of the vision, auf das, wenn wir dann die Erfüllung dieser Vision erleben, we can say, wir sagen können, all the glory goes to him. Alle Herrlichkeit gebührt ihm. So I want to pray for you. Deshalb möchte ich jetzt für euch beten. The thing that God put in your heart is from him. Das, was Gott dir ins Herz gelegt hat, es kommt von ihm. If it goes along with his character, who he is. Wenn es seinem Charakter entspricht, dem, wer er ist. And he's saying to you today. Und er spricht what zu is, dir. What is in your heart, do it, because I'm with you. Was in deinem Herzen ist, mach's einfach. Es kommt von mir. And yes, there will be opposition. Ja, es mag da Widerstände geben. There will be people who will say it won't work. Es wird Leute geben, die sagen, na, das wird nicht funktionieren. But that's okay. Aber das ist okay. He's bringing you to a place where people's opinions don't mean as much. Er wird dich einfach an einen Platz führen, wo dann diese Meinungen anderer Leute nicht unbedingt mehr so viel bedeuten. And let him take you through the valley. Und lass auch zu, dass er dich durch das Tal führt. Just like he did with Joseph. Genauso wie er das tat mit Joseph. After he gave him the amazing vision of who he would be. Nachdem er ihm diese erstaunliche Vision gegeben hatte, wer er sein würde. Joseph found himself in prison, falsely accused. Fand sich Joseph wieder im Gefängnis. Er wurde fälschlich angeklagt. And God was preparing him. Und Gott hat ihn darin vorbereitet. Because he was going to promote him. Weil er ihn ja befördern wollte. And so just thank him and stay dependent. So danke ihm und bleibe in dieser Abhängigkeit von ihm. And he will bring that vision to pass. Und er wird diese Vision zustande bringen. Father, bless everyone here and encourage them. Vater, bitte segne jede Person hier und schenke da deine Ermutigung. That you will be faithful and you will bring about what you promised. Denn du wirst ja treu sein und wirst einfach das auch zustande bringen, was du versprochen hast.